ist 5 nach 12. Meine Zeit, sie wird knapp. Es ist 5 nach 12. Wie geht's weiter, verdammt? Es ist 5 nach 12. Allerhöchste Eisenbahnmann, scheiß drauf. Wenn es sein muss, renn ich rein in die Bank. Es ist 5 nach 12. Es ist 5 nach 12, es ist 5 nach 12. 5 nach 12. Es ist 5 nach 12, es ist 5 nach 12. 5 nach 12. Steh auf der Bühne, alle sehen mich. Doch hinter der scheiß Sonnenbrille sieht man meine Tränen nicht. Ich greife nach den scheiß Sternen, doch vielleicht hängen sie zu hoch. Deshalb greif ich nicht nach den Sternen, sondern greife wieder zum Ja, ich kann mich nicht gedulden, habe wahnsinnig viel Schulden. Also zwing mich bitte gar nicht, die Kalaschnikow zu nutzen. Ich bin immer nur am Struggeln, ich bin immer noch ein Kind. Nur wenn ich gerade Texte schreibe, kommt mein Inneres ans Licht. Ja, meine Church war die Boof, doch ich hab Weißes wieder im Blut. So viel gesündigt vor dem Mic, ey, der Beistuhl passt dir ganz gut. Also heute wird mein Tag, heute hören die Leute, was ich sag. Es macht Klick, boom, sei still, hör auf zu heulen, ich rap mein Bart. Ich bin im Fernsehen, es ist Cake, heute rette ich die Welt. Ohne Rücksicht auf Verluste, kill die Wärter vor dem Safe. Das hab ich nicht gewollt, ich bin so wie sie mich halt kennt. Beim Geburtstag meiner Mutter und hab wieder kein Geschenk. Ich hab gerappt statt Hausaufgaben, denn die Kacke war nicht wichtig. Wenigstens dachte ich, diese eine Sache mach ich richtig. Doch. Es ist 5 nach 12. Meine Zeit, sie wird knapp. Es ist 5 nach 12. Wie geht's weiter, verdammt? Es ist 5 nach 12. Allerhöchste Eisenbahnmann, scheiß drauf. Wenn es sein muss, renn ich rein in die Bank. Es ist 5 nach 12. Es ist 5 nach 12. Es ist 5 nach 12. 5 nach 12. Es ist 5 nach 12. Es ist 5 nach 12. 5 nach 12. Steh auf der Bühne, alle sehen mich. Doch hinter der scheiß Sonnenbrille sieht man meine Tränen nicht. Heute bin ich dran, ja, mein Tag ist gekommen. Seit 13 Jahren bin ich schon am Hustlen. Ich hoffe, es war nicht umsonst, gib mir das Walkie-Talkie, Fotze. Sonst mache ich dich kalt. Könnt ihr mich ran da draußen? Ja, mir steht das Wasser bis zum Hals. Vielleicht trinke ich zu oft und schmied besoffen meine Pläne. Ja, es tobt in meiner Seele, vergieß ohne Scheiß ne Träne. Du sagst los, lass drüber reden. Ja, ich weiß, Alkohol ist keine Lösung, sondern nur sowas wie Photoshop fürs Leben. Meine Schwester schaut mich oft so an, als wär ich ein Fremder. Ich sitz allein daheim, traurig mit ner Kerze am Fenster. Ich klopfe bei Gott sicher nicht allein an die Tür. Soll der Tag heute sein, dann nur gemeinsam mit dir, denn ich falle auf euch ein, solltet ihr nicht auf mich hören. Ich schrei die Geisel wütend an. Ich bin noch mitten im Fass. Ich brauche haufenweise Cash. Ist das ein Traum oder ist echt? In meinem Kopf ist es real, ab heute lauf ich nicht mehr weg. Es ist 5 nach 12. Meine Zeit, sie wird knapp. Es ist 5 nach 12. Wie geht's weiter, verdammt? Es ist 5 nach 12. Allerhöchste Eisenbahnmann, scheiß drauf. Wenn es sein muss, renn ich rein in die Bank. Es ist 5 nach 12. Es ist 5 nach 12. Es ist 5 nach 12. 5 nach 12. Es ist 5 nach 12, es ist 5 nach 12. 5 nach 12. Steh auf der Bühne, alle sehen mich. Doch hinter der scheiß Sonnenbrille sieht man meine Tränen nicht. Du kennst mich nicht vom Werbeschild. Ich frag mich, ob du sterben willst. Ich kann nicht nur rappen, sondern Karate wie im Actionfilm. Ich muss hier raus und werfe die Granate, wie er Ärmel trägt. Die Cops kommen nicht nach, die Donuts waren voller Nervengift. Und wieder tauch ich ab in meine wirkliche Welt. Ich muss langsam was ändern, weil es mir hier nicht gefällt. Ich kehre so tief unter den Tisch, es kommt niemand heran. Weil hab ich irgendein Problem mit dir, dann sprech ich's nicht an. Ich fange an, mich zu hassen, irgendwie kann ich's nicht lassen. Ich fresse alles in mich rein und fange dann an zu platzen. Wie viel Chaos muss noch sein? Wann krieg ich genug? Ich dachte eigentlich, ich könnte keiner Fliege was tun, doch es ist 5 nach 12. Meine Zeit, sie wird knapp. Es ist 5 nach 12. Wie geht's weiter, verdammt? Es ist 5 nach 12. Allerhöchste Eisenbahnmann, scheiß drauf. Wenn es sein muss, renn ich rein in die Bank. Es ist 5 nach 12. Es ist 5 nach 12. Es ist 5 nach 12. 5 nach 12. Es ist 5 nach 12. Es ist 5 nach 12. 5 nach 12. Steh auf der Bühne, alle sehen mich. Doch hinter der scheiß Sonnenbrille sieht man meine Tränen nicht.